Kasper Hauser oder Die Trägheit des Herzens. Ein Roman von Jakob Wassermann. Gelesen von Wolfram Huckel. Eine vermummte Person tritt auf. Kaspar war in den Garten gegangen. Er lief über den feuchten Boden bis zum Zaun und schaute gegen den Fluss hinüber. Ein bleifarbener Dunst umkleidete die Türmchen und ineinander geschobenen Dächer der Stadt. Nur das bunte Dach der Lorenzkirche glänzte hell. Doch glich alles zusammen mehr einem Spiegelbild im Wasser als einer greifbaren Wirklichkeit. Kaspar fröstelte, und es war doch warm. Er wandte sich wieder gegen das Haus. Als er das Pförtchen geöffnet hatte, machte ihn der leer daliegende Flur betroffen. Ein breiter Streifen Sonne, der über die Steinfliesen kam und zitternd die weißen Stufen der Wendeltreppe hinauflief, verstärkte den Eindruck der Verlassenheit. Hinter einer Tür des Flurs aus der Wohnung des Kandidaten Regulein tönten Geigenklänge. Der Kandidat übte. Den einen Fuß schon auf der Treppe blieb Kaspar stehen und lauschte. Da war's. Da kam er. Ein Schatten erst, dann eine Gestalt, dann eine Stimme. Was sagte die Stimme, die tiefe Stimme? Eine tiefe Stimme sprach hinter ihm die Worte: Kaspar, du musst sterben. Sterben, dachte Kaspar erstaunt, und seine Arme wurden steif wie Hölzer. Er sah einen Mann vor sich stehen, der ein seidig schwarzes, lang hängendes, vom Zugwind ein wenig geblähtes Tuch vor dem Gesicht hatte. Er hatte braune Schuhe, braune Strümpfe und einen braunen Anzug. Über seinen Händen trug er Handschuhe, und in seiner Rechten funkelte etwas Metallenes, funkelte und erlosch. Er schlug Kaspar damit. Während Kaspar den gelähmten Blick nach oben zwang, spürte er einen donnernden Schmerz im Hirn. Auf einmal hörte der Kandidat Regulein auf, die Geige zu spielen. Es erschallten Schritte, die wieder verklangen, doch mochte der Vermummte stutzig geworden sein und die Furcht ihn verhindern, zum zweiten Mal auszuholen. Als Kaspar die Augen auftat, über die von der Mitte der Stirn herunter eine brennende Nässe floss, war der Mann verschwunden. »Ei, hätte er nur nicht Handschuhe gehabt. Unter tausend Händen wollte ich seine Hand erkennen«, dachte Kaspar, indem er zur Seite torkelte. An der Schmalseite des Flurs fand er keinen Halt. Er probierte, die Stiege hinaufzuklimmen, aber der Sonnenstreifen erschien wie ein hindernder Strom Feuers. Er glitt nieder, umklammerte die Steinsäule und blieb eine halbe Minute lautlos sitzen, bis ihn die Angst packte, der Vermummte könne wieder zurückkommen. Mit aller Kraft hielt er das fliehende Bewusstsein noch fest, richtete sich auf, taumelte vorwärts und tastete sich an der Wand entlang, als suche er ein Loch, um sich zu verkriechen. Als er bei der Kellertreppe war, gab die nur angelehnte Tür dem Druck seiner Hand nach, so dass er fast hinuntergestürzt wäre. Kaum sehend und ohne zu überlegen, tappte er so schnell wie möglich die finsteren Stufen hinunter, denn schon glaubte er den Vermummten hinter sich. Als er im Keller war, spritzte Wasser von seinen Schritten auf. Es war Regenwasser, das bei schlechtem Wetter hier unten Pfützen bildete. Endlich fand er einen trockenen Winkel. Während er sich niederließ und sich voller Furcht und Grauen förmlich zusammenrollte, hörte er noch von den Turmuhren 12 schlagen. Danach sah und fühlte er nichts mehr. Um 1:15 kamen die Daumerschen Frauen zurück. Anna, die im Flur voranging, gewahrte die große Blutlache vor der Stiege und schrie auf. Gleichzeitig kam der Kandidat Regulein aus seiner Wohnung und meinte: »Na, was ist denn das hier für eine Bescherung?« Die alte Frau, die an nichts Schlimmes dachte, äußerte sich, Wahrscheinlich werde jemand Nasenbluten gehabt haben. Anna jedoch, mehr und mehr voll Ahnung, wies auf die blutigen Fingerabdrücke hin, die an der Mauer bis zur Kellertür sichtbar waren. Sie sprang hinauf. Ihr erster Gedanke war Kaspar. Sie suchte ihn in allen Zimmern und sagte zum Bruder, »Du, da unten ist alles voll Blut!« Daumer erhob sich mit einem beklommenden Ausruf vom Schreibtisch und eilte hinaus. Inzwischen war der Kandidat der Blutspur bis in den Keller gefolgt. Mit heiserer Stimme schrie er von unten nach Licht und fügte gellend hinzu, »Da unten ist er! Da liegt der Hauser! Hilfe! Hilfe! Schnell!« Alle drei Daumers stürzten in den Keller. Anna kam keuchend wieder zurück, um die Kerze zu holen. Die anderen versuchten, den kauernden Körper Kaspars aufzurichten, und dann trugen sie ihn hinauf. »Zum Arzt, zum Arzt!« kreischte Frau Daumer der entgegenrennenden Anna zu, die das Licht ausblies, zu Boden warf und davonsprang. Als Kaspar endlich oben auf dem Bett lag, wuschen sie das gestockte Blut von seinem Gesicht. Und es kam eine nicht unbedeutende Wunde inmitten der Stirn zum Vorschein. Daumer lief mit gerungenen Händen im Zimmer auf und ab und stöhnte fortwährend, »Das musste mir passieren, das muss in meinem Haus passieren. Ich hab's ja gleich gewusst, ich hab's immer gesagt.« Der Platz vor dem Haus war schon voller Menschen, als Anna mit dem Arzt zurückkam. Im Flur standen einige Magistrats- und Polizeileute. Ein wenig später erschien auch der Gerichtsarzt. Beide Doktoren versicherten, dass die Wunde ungefährlich sei, ob aber das Gemüt des Jünglings nicht eine bedenkliche Erschütterung erlitten habe, ließen sie dahingestellt. Ein amtliches Protokoll konnte nicht aufgenommen werden. Kaspar war immer nur kurze Zeit bei Besinnung. Er stammelte dann ein paar Worte, die allerdings das, was mit ihm geschehen war, wie unter Blitzesleuchten erkennbar machten, sprach von dem Vermummten, von seinen glänzenden Stiefeln und gelben Handschuhen, fiel aber danach in heftige Wahn- und Fieberdelirien. Bei der Besichtigung der Lokalität wurde der Weg entdeckt, auf dem der Unbekannte ins Haus gedrungen war. Unter der Stiege befand sich nämlich gegen den Baumannschen Garten ein kleines Türchen, dessen Vorlegeschloss gesprengt war. Die Vernehmung Daumers war fruchtlos. Er stand kaum Rede. Gegen Abend kam Herr von Tucher und teilte mit, dass man einen Eilboten an dem Präsidenten Feuerbach abgefertigt habe. Das Bürgermeisteramt hatte sogleich umfassende Nachforschungen veranstaltet. An allen Haupt- und Nebentoren der Stadt wurde die Wache zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet. Die Wirtshäuser und Herbergen, wo Leute gemeinen Schlag sich aufzuhalten pflegten, wurden sorgfältig durchsucht. Auch wurden die Gendarmerie und die benachbarten Landgemeinden zu tätiger Vigilanz aufgefordert. An die Amtstafel des Ratshauses wurde eine öffentliche Bekanntmachung angeschlagen, und zwei Aktuare und die halbe Polizeimannschaft wurden mit der Verfolgung des Frevlers betraut. Die Untat geschah an einem Montag. Eine zu leitende Gerichtsverhandlung hinderte unglücklicherweise den Präsidenten, sofort nach Nürnberg zu kommen. Erst am Donnerstag traf er mit Extrapost in der Stadt ein und begab sich unverzüglich aufs Rathaus. Er ließ sich vom Magistratsvorstand über die polizeilichen Maßregeln und deren Ergebnisse Bericht erstatten, zeigte sich aber mit allem so unzufrieden und geriet über eine Reihe von Missgriffen in solchen Zorn, dass die ganze Beamtenschaft den Kopf verlor. Über die vom Aktuar ihm vorgelegten Protokolle und Zeugenaussagen machte er sarkastische Bemerkungen. Da war eine Hallwächtersfrau, welche am Schießgraben beim Hauptspital einen wohlgekleideten Herrn gesehen hatte, der sich in einer Feuerkufe die Hände wusch. Da war ein Öbstnerweib, das in St. Johannes einem Fremden begegnet war, welcher sich bei ihr erkundigt hatte, wer am Tiergärtnertor Examinator sei und ob man, ohne angehalten zu werden, in die Stadt gelangen könne. Da waren verdächtige Handwerksburschen und unterstandslose Strolche verhaftet worden. Da hatte man zwei Kerle beobachtet, den einen im hellen Schalk, den anderen im dunklen Frack, die auf der Fleischbrücke zusammengekommen waren und einander Zeichen gegeben hatten. »Zu spät, zu spät«, knirschte der Präsident. Warum hat man nicht die Namensliste der zu- und abgereisten Fremden in den Gasthöfen kontrolliert?« fuhr er den zitternden Aktuar an. »Die Spuren laufen nach vielen Richtungen«, bemerkte schüchtern der Unglückliche. »Gewiss, die Unfähigkeit hat viele Wege«, antwortete der Präsident beißend. Und mit Bedeutung fügte er hinzu: »Hören Sie, Mann Gottes! Der Übeltäter, auf den wir da fahnden, wäscht seine Hände nicht auf offener Straße. Er lässt sich mit keinem Öbstner Weib in Gespräche ein und braucht keinen Examinator zu fürchten. Zu niedrig habt ihr gegriffen, viel zu niedrig.« Er nahm einen Schreiber mit, um den Lokalaugenschein im Daumerschen Haus nochmal selbst vorzunehmen. Der Magistratsrat Behold begleitete ihn und ward ihm durch mannigfaches Reden lästig. Unter anderem äußerte Behold, er habe gehört, Professor Daumer wolle Kaspar nicht länger behalten, und machte sich erbötig, dem Jüngling in seinem Haus Obdach zu gewähren. Feuerbach hielt dies für leeres Geschwätz und entledigte sich des Mannes, indem er ihn mit einem Auftrag zu Herrn von Tucher schickte. Aber als er dann mit Daumer sprach, erregte dessen Zerfahrenheit sein Befremden. Um ihn nicht noch mehr zu verwirren, legte Feuerbach das Verhör mit ihm so an, dass es mehr einer freundschaftlichen Unterhaltung glich. Daumer erinnerte sich der geheimnisvollen Begegnung, die Kaspar vor der Ägidienkirche gehabt hatte, und rückte damit heraus. »Und davon erfährt man jetzt erst?« brauste der Präsident auf. »Und hatte die Sachen keine unmittelbaren Folgen? Haben Sie nachher nichts Verdächtiges beobachtet?« »Nein«, stotterte Daumer, in Furcht gesetzt durch den stählern durchdringenden Blick des Präsidenten. »Das heißt, eines fällt mir noch ein. Ich traf am selben Abend bei Frau Behold einen Herrn, der sich mir gegenüber in ganz seltsamen Andeutungen oder Warnungen gefiel. Wie man es auffassen soll, weiß ich nicht.« »Was war der Mann? Wie hieß er?« »Man sagt, es sei ein zugereister Diplomat. Des Namen entsinne ich mich nicht.« »Oder doch, jawohl, Herr von Schlotheim-Lavancourt. Er soll sich aber unter falschem Namen hier aufgehalten haben.« »Wie sah er aus?« »Dick, groß, ein wenig pockennarbig, ein hoher 50er.« »Schildern Sie mir das Gespräch mit ihm.« Daumer gab, so gut er es vermochte, den Inhalt der Unterredung wieder. Feuerbach versank in langes Nachdenken. Dann schrieb er einige Notizen in sein Taschenbuch. »Lassen Sie uns zu Kaspar gehen«, sagte er, sich erhebend. Kaspars Stirn war noch verbunden. Das Gesicht war beinahe so weiß wie das Tuch. Auch das Lächeln, womit er den Präsidenten empfing, war gleichsam weiß. Er hatte bereits 3 oder 4 Verhöre überstanden. Schon beim ersten hatte er alles Erzählenswerte erzählt. Das hielt den guten Amtsschimmel nicht ab, immer wieder von Neuem anzutraben. Man fragte die kreuz und quer, um das Opfer auf einem Widerspruch zu erwischen. Mit Widersprüchen kann man arbeiten. Wenn einer jedes Mal dasselbe sagt, wird die Geschichte aussichtslos. Der Präsident unterließ das Fragen. Er fand einen veränderten Menschen in Kaspar. Es war etwas Beklommenes an ihm. Sein Blick war weniger frei, nicht mehr so tiefstrahlend und seltsam ahnungslos, näher an die Dinge gekettet. Während die Frauen sich über Kaspars Befinden befriedigt äußerten, kam auch der Arzt und bestätigte gern, dass von irgendwelcher Gefahr keine Rede mehr sein könne. In einem Ton, der mehr Befehl als Wunsch enthielt, sagte der Präsident, er hoffe, dass in diesen Tagen fremde Besucher ohne Ausnahme abgewiesen würden. Daumer erwiderte, das verstehe sich von selbst. Erst diesen Morgen habe er einem betreßten Lakaien abschlägigen Bescheid geben lassen. »Es war der Diener eines vornehmen Engländers, der im Gasthof zum Adler wohnt«, fügte Frau Daumer hinzu. »Er war übrigens nach 1 Stunde noch einmal da, um sich ausführlich zu erkundigen, wie es Kaspar ginge.« Es klopfte an die Tür, Herr von Tucher trat ein, begrüßte den Präsidenten und machte nach kurzer Weile eine überraschende Mitteilung. Derselbe Engländer, ein anscheinend sehr reicher Graf oder Lord, habe dem Bürgermeister einen Besuch abgestattet und ihm 100 Dukaten überreicht als Belohnung für diejenigen, dem es gelingen würde, den Urheber des an Kaspars verübten Überfalls zu entdecken. Ein erstauntes Schweigen entstand, welches der Präsident mit der Frage unterbrach, ob man wisse, weshalb sich der Fremde in der Stadt aufhalte. Herr von Tucher verneinte. »Man weiß nur, dass er gestern Abend angekommen ist«, antwortete er. »Ein Rad seines Wagens soll in der Nähe von Burg Farnbach gebrochen sein, und er wartet hier, bis der Schaden ausgebessert ist.« Der Präsident zog die Brauen zusammen. Argwohn umdüsterte seinen Blick. »So wird der Jagdhund stutzig, wenn sich abseits von verwirrenden Fährten eine neue Spur zeigt.« »Wie nennt sich der Mann?« fragte er scheinbar gleichgültig. »Der Name ist mir entfallen«, entgegnete Baron Tucher, »doch soll es in der Tat ein hoher Herr sein. Bürgermeister Binder preist seine Leutseligkeit in allen Tönen.« »Hohe Herren gelten schon für leutselig, wenn sie einem auf den Fuß treten und sich nachher freundlich entschuldigen«, ließ sich Anna, die an Kaspars Bett saß, naseweis vernehmen. Daumer warf ihr einen strafenden Blick zu, doch der Präsident brach in eine schmetternde Lache aus, die auf alle ansteckend wirkte. Noch minutenlang kicherte er vor sich hin und zwinkerte vergnügt. Bloß Kaspar nahm an dem heiteren Zwischenspiel keinen Teil. Sein Blick war nachdenklich ins Freie gerichtet. Er wünschte, jenen Mann zu sehen, der aus weiter Ferne kam und so viel Geld hergab, damit er gefunden werde, der ihn geschlagen. Aus weiter Ferne. Das war's. Nur aus weiter Ferne konnte kommen, wonach Kaspar Verlangen trug. Vom Meere her, von unbekannten Ländern her. Auch der Präsident kam aus der Ferne, aber doch nicht so weit, dass seine Stirn gefärbt war von fremdem Schein, dass ein süßer Wind an seinen Kleidern hing oder dass seine Augen wie die Sterne waren, ohne Vorwurf, ohne das ewige Fragen. Der aus der Ferne kam, im silbernen Kleid vielleicht und mit vielen Rossen, der brauchte nicht zu fragen. Er wusste alles von selbst. Die anderen aber, alle die Nahen, die immer da waren, immer hereingingen und immer wieder fort, sie sahen niemals aus, als ob sie von schäumenden Rossen gestiegen wären. Ihr Atem war dumpf wie Kellerluft, ihre Hand müde wie keines Reiters Hand, ihr Antlitz war vermummt. Nicht schwarz vermummt wie das Gesicht dessen, der ihn geschlagen und der ihm so nahe gewesen wie keiner sonst, sondern undeutlich vermummt. Darum redeten sie mit unreiner Stimme und in verstellten Tönen. Und darum war es auch, dass Kaspar sich jetzt verstellen musste und nicht mehr imstande war, ihnen fest ins Auge zu sehen und alles zu sagen, was er hätte sagen können. Er fand es heimlicher und trauriger zu schweigen als zu reden, besonders wenn sie darauf warteten, dass er reden sollte. Ja, er liebte es, ein wenig traurig zu sein, viele Träume und Gedanken zu verbergen und sie zu dem Glauben zu bringen, dass sie ihm doch nicht nahe kommen könnten. Daumer war zu sehr mit sich selbst beschäftigt und zu bedrückt von der bevorstehenden Ausführung eines unabänderlichen Beschlusses, um darauf zu achten, ob Kaspar ihm noch in derselben kindlich offenen Weise entgegenkomme wie sonst. Erst Herr von Tucher war es, der auf gewisse Sonderbarkeiten in Kaspars Betragen hinwies, und er ließ auch gegen den Präsidenten einige Andeutungen darüber fallen, als sie zusammen aus dem Daumerschen Haus gingen. Der Präsident zuckte die Achseln und schwieg. Er bat den Baron, ihn nach dem Gasthof zum Adler zu begleiten. Dort erkundigten sie sich, ob der englische Herr zu Hause sei. Erfuhren jedoch, dass seine Herrlichkeit Lord Stanhope, so drückte sich der Kellner aus, vor einer knappen Stunde abgereist sei. Der Präsident war unangenehm überrascht und fragte, ob man wisse, welche Richtung der Wagen genommen habe. »Das wisse man nicht genau«, wurde geantwortet. Doch da er das Jakobstor passiert, sei zu vermuten, dass er die Richtung nach Süden, etwa nach München, eingeschlagen habe. »Zu spät, überall zu spät«, murmelte der Präsident. »Ich hätte gern gewusst«, wandte er sich an Herrn von Tucher, was seine Herrlichkeit bewogen hat, so viele Dukaten aufs Rathaus zu tragen.« Das Gesicht Feuerbachs war dermaßen zerarbeitet von Gedanken und Sorgen, von der Anstrengung einer beständigen Wachsamkeit wie von der Glut eines zehrenden Temperaments, dass es dem eines Kranken oder eines Besessenen glich. Und so war es seit Monaten. Die ihm unterstellten Beamten fürchteten seine Gegenwart. Die geringste Pflichtverletzung, ja der geringste Widerspruch brachte ihn zur Raserei. Und waren die Ausbrüche seines Zornes schon von jeher furchtbar gewesen, so zitterten sie jetzt umso mehr davor, als der unbedeutendste Anlass einen solchen Sturm heraufbeschworen konnte. Dann gellte seine Stimme durch die Hallen und Korridore des Appellgerichts, die Bauern auf dem Markt unten blieben stehen und sagten bedauernd, »Die Exzellenz hat das Grimmen«, und vom Regierungsrat bis zum letzten Schreibersmann saß alles blass und artig auf den Stühlen. Vielleicht hätten sie williger dies Joch getragen, wenn sie gewusst hätten, welche Pein dadurch dem Urheber selbst bereitet ward, wie sehr er, besiegt durch sein eigenes Wüten, Scham und Reue litt, so dass er bisweilen, wie um durch irgendeine Handlung sich loszukaufen, dem erstbesten Bettler auf der Gasse eine Silbermünze hinwarf. Sie ahnten freilich nicht, dass die trüben Nebel dieser Laune ein bewegtes Widerspiel von Pflicht und Ehre bargen, und dass hier ein Genius am Werk war, um inmitten scheinbarer Unrast und Friedlosigkeit ein Wunderwerk der Kombination zu schaffen und mit wahrem Seherblick eine Hölle von Verworfenheit und Missetat zu durchdringen. Mit Zauberhand war es ihm gelungen, aus den dunklen Fäden, die das Schicksal Kaspar Hausers an eine unbekannte Vergangenheit banden, ein Gewebe zu knüpfen, auf welchem jählings wie in Brandlettern flammte, was durch die Fügung der Umstände und die Zeit selbst mit Finsternis bedeckt war. Voll Schrecken stand er vor seiner Schöpfung, denn der Boden seiner Existenz wankte unter ihm. Es gab für ihn keinen Zweifel mehr, aber durfte er es wagen, mit der fürchterlichen Wahrheit auf den Plan zu treten und die Rücksicht hintanzusetzen, die ihm durch sein Amt und das Vertrauen seines Königs auferlegt war? Schien es nicht besser, das Geschäft des Spions in Heimlichkeit weiter zu betreiben, um den ränkevollen Gewalten, tückisch wie sie selbst, erst bei gelegener Stunde in den Rücken zu fallen? Es war nichts zu gewinnen, nicht einmal Dank, aber alles war zu verlieren. »O Qual«, dachte er oft in schlaflosen Nächten, »sonderbare Qual«, dem rechtlosen Treiben als bestellter Wächter und mit untätiger Hand zusehen zu müssen, große und kleine Sünden am ungenügenden Gesetz zu messen, die Feder auf dem Buchstaben zu spießen, in das das Leben seine Bahn läuft und Form auf Form gebiert, zerstört, niemals Herr der Taten zu sein, immer Spürhund der Täter und nie zu wissen, was zu verhüten sei, was zu befördern. Er wäre nicht der gewesen, der er war, wenn er nicht einen Weg zwischen Öffentlichkeit und feigem Verschweigen gefunden hätte, der seiner Selbstachtung Genüge tat. Er richtete ein ausführliches Memorial an den König, worin er mit bedächtiger Gliederung aller Merkmale den Fall darlegte, frei und kühn vom Anfang bis zum Ende, ein Hammerschlag jeder Satz. Das Schriftstück begann mit der Auseinandersetzung, dass Kaspar Hauser kein uneheliches, sondern ein eheliches Kind sein müsse. Wäre es ein uneheliches Kind, hieß es, so wären leichtere, weniger grausame und weniger gefährliche Mittel angewendet worden, um seine Abstammung zu verheimlichen, als die ungeheure Tat der viele Jahre lang fortgesetzten Gefangenhaltung und endlichen Aussetzung. Je vornehmer eines der Eltern war, desto müheloser konnte das Kind entfernt werden, und noch weniger Ursache zu so bedeutenden und verräterischen Anstalten hätten Leute geringen Standes und geringen Vermögens gehabt. Das Brot und Wasser, welches Kaspar im Verborgenen verzehren musste, hätte man ihm auch vor aller Welt reichen dürfen. Denkt man sich Kaspar als uneheliches Kind hoher oder niedriger, reicher oder armer Eltern, in keinem Fall steht das Mittel im Verhältnis zum Zweck. Und wer übernimmt grundlos die Last eines so schweren Verbrechens? zumal wenn er dabei die angstvolle Plage hat, es für unabsehbare Zeit Tag für Tag wieder und wieder verüben zu müssen. Aus alledem geht hervor, so fuhr der unerbittliche Ankläger fort, dass sehr mächtige und sehr reiche Personen an dem Verbrechen beteiligt sind, welche über gemeine Hindernisse unschwer hinwegschreiten, welche durch Furcht, außerordentliche Vorteile und glänzende Hoffnungen willige Werkzeuge in Bewegung setzen, Zungen fesseln und goldene Schlösser vor mehr als einen Mund legen können. Ließe es sich sonst erklären, dass die Aussetzung Kaspars in einer Stadt wie Nürnberg am hellen Tag erfolgen und der Täter spurlos verschwinden konnte, dass durch alle seit vielen Monaten mit unermüdlichem Eifer betriebene Nachforschung kein rechtlich geltend zu machender Umstand entdeckt werden konnte, der auf einen bestimmten Ort oder auf einen bestimmten Menschen führte, dass selbst hohe Belohnungen keine befriedigende Anzeige veranlassten. Deshalb muss Kaspar eine Person sein, mit deren Leben oder Tod weittragende Interessen verkettet sind, folgerte Feuerbach. Nicht Rache und nicht Hass konnten Motive zur Einkerkerung gewesen sein, sondern er wurde beseitigt, um anderen Vorteile zuzuwenden und zu sichern, die ihm allein gebührten. Er musste verschwinden, damit andere ihn beerben, damit andere sich in der Erbschaft behaupten konnten. Er muss von hoher Geburt sein. Dafür sprechen merkwürdige Träume, die er gehabt. Und die sonst nichts sind als wiedererwachte Erinnerungen aus früher Jugend. Dafür sprechen der ganze Verlauf seiner Gefangenschaft und die daraus sich ergebenden Schlüsse. Er wurde freilich im Kerker gehalten und spärlich ernährt, aber man hat Beispiele von Menschen, die nicht in böswilliger, sondern in wohltätiger Absicht eingekerkert wurden. Nicht um sie zu verderben, sondern um sie gegen diejenigen zu schützen, die ihnen nach dem Leben getrachtet. Vielleicht auch, dass durch sein bloßes Dasein ein Druck ausgeübt werden sollte, auf jemand, der mit zauderndem Gewissen an der Unternehmung teilgehabt und doch nicht wagen durfte, Einspruch zu erheben. Es wurde Sorgfalt und Milde an Kaspar geübt. Warum? Warum hat ihn der Geheimnisvolle nicht getötet? Warum nicht einen Tropfen Opium mehr ins Wasser getan, das ihn bisweilen betäuben sollte? Das Verlies für den Lebendigen wurde ein doppelt sicheres für den Toten. Wenn nun in irgendeiner hohen oder nur vornehmen oder nur angesehenen Familie in Kaspars Person ein Kind verschwunden wäre, ohne dass man über dessen Tod oder Leben und wie es hinweggekommen etwas in Erfahrung brachte, so müsste doch längst öffentlich bekannt sein, in welcher Familie dies Unglück vorgefallen. Da aber seit Jahren und unerachtet Kaspars Schicksal ein weit besprochenes Ereignis geworden, nicht das Mindeste davon verlautet hat, so ist Kaspar unter den Gestorbenen zu suchen. Das will heißen, ein Kind wurde für tot ausgegeben und wird noch jetzt dafür gehalten, welches in Wirklichkeit am Leben ist, und zwar in der Person Kaspars. Das will heißen, ein Kind, in dessen Person der nächste Erbe oder der ganze Mannesstamm seiner Familie erlöschen sollte, wurde beiseite geschafft, um nie wieder zu erscheinen. Es wurde diesem Kind, das vielleicht gerade krank gelegen, ein anderes, totes oder sterbendes Kind untergeschoben, dieses als tot ausgestellt und begraben und so Kaspar in die Totenstille gebracht. War der Arzt im Spiel? Hatte er Befehl, das Kind zu morden? Fand er jedoch in seinem Herzen oder in seiner Klugheit Gründe, den Auftrag scheinbar zu vollziehen und das Kind zu retten, so konnte der fromme Betrug leichterdings vollzogen werden. Hier handelte jeder auf höhere Weisung, aber wo war der gebietende Mund? Wo der mächtige Geist, der ein solches Gewicht von Verantwortung für ewige Zeiten zu tragen unternahm? Wo das Haus, in welchem das Unerhörte geschah? An dieser Stelle des Berichts stockte die Hand des Präsidenten, tagelang, wochenlang. Nicht aus Schwäche noch aus Wankelmut, sondern mit dem schmerzlichen Zagen eines Feldherrn, der des Unheils und Verderbens sicher ist, wie immer die Schlacht auch enden möge. Die Krone von einem Fürstenhaupt zu reißen und mit Fingern auf das befleckte Diadem deuten, hieß das nicht die Majestät auch des eigenen Königs beleidigen, geheiligte Überlieferungen mit Füßen treten, die unmündigen Völker zum Widerpart stacheln? Doch wie nie zuvor empfand er die zeugende Gewalt des Wortes und wie Wahrheit aus Wahrheit fließt und drängt. Er nannte das Haus mit Namen. Er wies nach, dass das alte Geschlecht jählings in auffallender Weise und gegen jede menschliche Vermutung im Mannesstamm erloschen sei, um einem aus morganatischer Ehe entsprossenen Nebenzweig Platz zu machen. Nicht etwa in einer kinderlosen, sondern in einer mit Kindern wohlgesegneten Ehe hatte sich dies Aussterben ereignet. Und nur die Söhne starben, die Töchter aber lebten weiter. So wurde die Mutter zur wahrhaften Niobe. Doch traf Apollos tötendes Geschoss ohne Unterschied Söhne und Töchter. Hier aber ging der Würgeengel an den Töchtern vorbei und erschlug die Söhne. Und nicht bloß auffallend, sondern einem Wunder ähnlich, dass der Würgeengel schon an der Wiege der Knaben stand und sie herausgriff, mitten aus der Reihe blühender Schwestern. »Wie wäre es erklärbar«, fragte Feuerbach, »dass eine Mutter demselben Vater 3 gesunde Töchter gebiert und als Söhne lauter Sterblinge?« »Darin ist kein Zufall«, behauptete er furchtlos, »sondern System. Oder man muss glauben, die Vorsehung selbst habe einmal in den gewöhnlichen Lauf der Natur eingegriffen und Außerordentliches getan, um einen politischen Streich auszuführen.« Nicht lange nach dem Erscheinen Kaspars hat sich in Nürnberg das Gerücht verbreitet, Kaspar sei ein für tot ausgegebener Prinz jenes Geschlechts. Und immer wieder redeten die dunklen Stimmen. Sogar von einer angeblichen Geistererscheinung wurde, wie öffentliche Blätter erzählten, die Behauptung gewagt, dass die gegenwärtigen Regenten den Thron durch Usurpation besäßen und dass noch ein echter Prinz am Leben sei. Gerüchte sind freilich nur Gerüchte. Aber sie fließen oft aus guten Quellen. Sie haben, wo es geheime Verbrechen gibt, häufig ihre Entstehung darin, dass ein Mitschuldiger geplaudert oder mit seinem Vertrauen zu freigebig gewesen oder eine Unvorsichtigkeit begangen oder sein Gewissen erleichtern wollte oder seine getäuschten Hoffnungen zu rächen sich vorgesetzt oder im Stillen die Entdeckung der Wahrheit herbeizuführen gesucht, ohne die Rolle des Verräters spielen zu müssen. Der Präsident nannte nicht bloß die Dynastie mit Namen und das Land, das ihr Erbeigen war, er nannte auch den Fürsten, dessen plötzlicher Tod vor mehr als einem Jahrzehnt Argwohn erregt hatte. Er nannte die Fürstin, die, von hocherlauchter Abkunft, in selbsterwählter Einsamkeit ein unfassbares Geschick betrauerte. Er nannte diejenigen, die so über Leichen zum Thron geschritten, und neben dem Bild eines schwachen, doch ehrgeizigen Mannes tauchte die Gestalt eines Weibes auf, voll von dämonischem Wesen, der regierende Wille über dem grausen Geschehen. Es war etwas von der Bitterkeit eigenen Erlebens in den unumwundenen Hinweisen des Präsidenten. Denn er kannte die höfische Welt, in der Tücke und Hinterlist in eine Wolke von Wohlgerüchen gebettet sind und wo die Niedertracht ihre Opfer mit heuchlerischen Gnaden betäubt. Er hatte ihre Luft geatmet, er hatte von ihren Tischen gespeist, von ihrem Gift genossen, den besten Teil seines Lebens und seiner Kräfte in ihrem Dienst vergeudet und war für die reinste Hingebung mit Schmach und Verfolgung belohnt worden. Er kannte ihre Kreaturen und Helfershelfer. Er kannte sie, denen Geschichte nichts bedeutet als eine Stammbaumchronik, Religion, eine Priesterlitanei, Philosophie einen fluchwürdigen Jakobinismus, Politik ein blinde Kuhreigen mit Noten und Protokollen, der Staatshaushalt ein Rechenexempel ohne Probe, Menschenrechte ein Pfänderspiel, der Monarch ein Schild ihrer eigenen Größe, das Vaterland ein Pachtgut und Freiheit das sträfliche Vermessen aberwitziger Toren. Die unersetzlichen Jahre schrien hinter seinen Worten hervor. Erlittene Zurücksetzung und ein verfinsterter Geist. Er wollte seiner selbst nicht gedenken, doch die Worte entschleierten seinen Gram, wenn auch nicht für das Auge des Königs, der nur zu lesen brauchte, was geschrieben stand. Die Schrift ward unter Anwendung peinlicher Vorsicht abgesandt, damit sie in keine anderen Hände als in die des Regenten gerate, und der Präsident wartete von Woche zu Woche vergeblich auf Erwiderung, auf einen Bescheid, auf irgendein Zeichen. Da kam die Kunde von dem Mordanfall auf Kaspar. Feuerbach reiste nach Nürnberg, Seine eigenen Maßnahmen hatten so wenig Erfolg wie die der Polizei. Am 10. Tag seines Aufenthalts erhielt er ein Schreiben aus der königlichen Privatkanzlei, worin mit gebührendem Dank von seinen Mitteilungen Notiz genommen und mit Anerkennung des nicht genug zu bestaunenden Scharfsinns in der Entwirrung verwickelter Verhältnisse gedacht war. Das aber in allen wesentlichen Punkten eine spröde Zurückhaltung zeigte. Man werde prüfen, man werde überlegen, man müsse abwarten, gewichtige Rücksichten seien zu beachten, leicht erklärliche Beziehungen legten unbequeme Pflichten auf, die Natur des Unglaublichen selbst veranlasse eher zur Verwunderung, zur Bestürzung als zu unbesonnenem Eingreifen. Doch verspreche man, ja, man verspreche. Vor allem werde Schweigen empfohlen, unbedingtes Schweigen. Bei Verlust aller Gnade dürfe keine derartige Kunde als authentisch durch den Mund eines hohen Staatsbeamten nach außen dringen. Man erwarte über den Punkt Verständigung und Unterwerfung. Die Wirkung dieses geheimen Erlasses, mit welchem man ihm zugleich schmeichelte und drohte, der einer freundlich dargereichten Hand glich, worin der geschliffene Dolch blitzte, war umso heftiger, als der Inhalt längst geahnt und gefürchtet war. Feuerbach schäumte. Er zertrat das Sendschreiben mit den Füßen. Er rannte mit keuchender Brust, die Fäuste gegen die Schläfen gedrückt, eine ganze Weile im Zimmer auf und ab. Dann stürzte er aufs Bett. Das Sausen seiner Pulse beängstigte ihn, und er erlöste sich schließlich in einem lauten, langen Gelächter voll Wut und Zorn. Dann blieb er stundenlang liegen und konnte nichts anderes denken als das einzige Wort: Schweigen, Schweigen, Schweigen. An demselben Nachmittag war der Bürgermeister Binder mehrmals im Gasthof gewesen und hatte dem Präsidenten zu sprechen gewünscht. Der Kellner war stets mit dem Bescheid zurückgekommen, sein Pochen sei vergeblich. Der Herr Staatsrat scheine zu schlafen oder wünsche nicht gestört zu werden. Gegen Abend kam Binder wieder und wurde endlich vorgelassen. Er fand den Präsidenten in ein Aktenheft vertieft, und seine Entschuldigung wurde mit der verletzten kurzen Bitte erwidert, er möge zur Sache kommen. Der Bürgermeister trat betroffen einen Schritt zurück und sagte stolz, er wisse nicht, wodurch er sich das Missfallen seiner Exzellenz zugezogen haben könne, doch wie dem auch sei, er müsse eine derartige Behandlung zurückweisen. Da erhob sich Feuerbach und entgegnete: »Um Himmels Willen, Mann, lassen Sie das! Wer auf einem Scheiterhaufen schmort, hat einigen Grund, wenn er die Regeln der Höflichkeit vergisst.« Binder senkte den Kopf und schwieg verwundert. Dann erklärte er den Zweck seines Besuchs. Dass Daumer die Absicht habe, Kaspar aus seinem Haus zu entfernen, sei dem Präsidenten wahrscheinlich bekannt. Da nun der Jüngling so weit hergestellt sei, habe sich Daumer entschlossen, damit nicht hinzuwarten, sondern ihn baldmöglichst zu dem Beholdischen zu bringen, die Kaspar mit Freuden aufnehmen wollten. Alles dies sei genügend besprochen, und man wünsche nur, den Präsidenten zu unterrichten und bitte um seine Gutheißung. »Ja, ich weiß, dass Daumer die Geschichte satt hat«, antwortete Feuerbach verdrießlich. »Ich mache ihm keinen Vorwurf daraus. Niemand hat Lust, sein Haus zu einer umlauerten Mordstätte werden zu lassen. Obwohl dagegen Maßnahmen ergriffen werden müssen. Von heute an soll Kaspar unter genauer polizeilicher Überwachung stehen. Die Stadt haftet mir für ihn. Doch warum hat Daumer solche Eile? Und warum gibt man Kaspar in die Familie Behold? Warum nicht zu Herrn von Tucher oder zu Ihnen?« »Herr von Tucher ist während der nächsten Monate berufshalber gezwungen, seinen Aufenthalt in Augsburg zu nehmen. Und ich«, der Bürgermeister zögerte und sein Gesicht wurde vorübergehend bleich, »was mich betrifft, mein Haus ist kein Ort des Friedens.« Rasch schaute der Präsident empor. Sodann ging er hin und reichte Binder stumm die Rechte. »Und was ist mit diesem Beholz? Was sind es für Leute?« fragte er ablenkend. »Oh, es sind gute Leute«, versetzte der Bürgermeister etwas unsicher. »Der Mann ist jedenfalls ein geachteter Kaufherr. Die Frau, darüber sind die Meinungen geteilt. Sie gibt viel auf Putz und dergleichen, verschwendet viel Geld. Böses kann man ihr nicht nachsagen. Da es für Kaspar, wie wir ja verabredet, von Vorteil ist, wenn er jetzt die öffentliche Schule besucht, genügt schließlich die bloße Beaufsichtigung in einem Kreis anständiger Menschen. Haben die Leute Kinder? Ein 13-jähriges Mädchen. Der Bürgermeister, dem es wie aller Welt wohl bekannt war, dass Frau Behold diese Tochter schlecht behandelte, wollte noch etwas hinzufügen, um sein Gewissen zu beruhigen, doch da wurden Daumer und der Magistratsrat Behold gemeldet. Der Präsident ließ bitten. Alsbald zeigte sich das freundlich grinsende Gesicht des Rats. Der feierliche schwarze Kinnbart stand in einem komischen Gegensatz zu dem schon ergrauten Kopfhaar, das in feuchten Strähnen pomadeduftend über die Stirn hing. Unter ständigen Verbeugungen trat er auf Feuerbach zu, der ihn nur eines flüchtigen Grußes würdigte und sich sogleich an Daumer wandte. Dieser wagte kaum, dem forschenden Auge des Präsidenten zu begegnen. Und die Frage, ob man Kaspar die innere und äußere Anstrengung eines so durchgreifenden Wechsels schon zumuten dürfe, beantwortete er durch verlegenes Schweigen. Als sich Herr Behold ins Gespräch mischte und versicherte, Kaspar solle in seinem Haus wie ein leiblicher Sohn betrachtet werden, unterbrach ihn der Bürgermeister mit den fast widerwillig hervorgepressten Worten, darauf halte er nichts. Wie man in Kaspar selbst sehe, gebe es ja Eltern, die ihre leiblichen Kinder verkümmern ließen. Der Rat machte ein verlegenes Gesicht, rieb seine ausgemergelten Finger an der Stuhlkante und stotterte, er könne nichts weiter sagen, was an ihm liege, wolle er tun. Der Präsident, stutzig geworden durch die beziehungsvollen Reden, sah die beiden Männer abwechselnd an. Darauf trat er dicht vor Daumer hin, legte die Hand auf dessen Schulter und fragte ernst, »Muss es denn sein?« Daumer seufzte und entgegnete bewegt, »Exzellenz, wie hart mein Entschluss mich ankommt, das weiß nur Gott.« »Gott mag es wissen«, versetzte der Präsident grollend, und seine untersetzte, feiste Gestalt schien plötzlich drohend zu wachsen. »Aber wird er es darum auch billigen? Wenn man Stein und Stahl zusammenschlägt, gibt es Funken. Wehe aber, wenn bloß Schmutz und Krümel vom Stein fliegen. Da ist keine Dauer und keine Tüchtigkeit der Natur.« »Er kanzelt mich schon wieder ab«, dachte Daumer, und die Röte des Unwillens stieg ihm ins Gesicht. »Ich habe getan, was in meinen Kräften stand«, sagte er hastig und mit Trotz. »Ich verschließe Kaspar nicht mein Haus und mein Herz schon ganz und gar nicht. Aber erstens kann ich keine Gewähr für seine Sicherheit mehr leisten, und ich glaube, niemand kann es. Wie ist es möglich, Sämann zu sein auf einem Acker, unter dem ein verderbliches Feuer glost und jeden Samen verbrennt? Und dann, was mehr ist, ich bin enttäuscht. Nie will ich vergessen, was mir Kaspar gewesen ist. Wer könnte ihn auch vergessen? Aber das Wunder ist vorüber. Die Zeit hat es aufgefressen.« »Vorüber. Ja, vorüber«, murmelte Feuerbach düster. »Das Wort musste fallen. Die Augen werden stumpf vom Schauen ins Licht, die Söhne werden verstoßen, wenn sie unserer Liebe ein Übermaß abnötigen, aber der Bettler kriegt seine Suppe.« »Meine geschätzten Herren«, fuhr er laut und förmlich fort, »tun Sie, wie Ihnen beliebt. In jedem Fall, dessen sei ein Gedenk, bleiben Sie mir für das Wohl Kaspars verantwortlich.« Als Daumer auf der Straße war, ärgerte er sich noch immer über den Ton und die Worte des Präsidenten. Doch zugleich konnte er sich seiner Selbstunzufriedenheit nicht verhehlen. In einer der verödeten Straßen nahe der Burg begegnete er dem Rittmeister Wessenich. Daumer war froh, eine Ansprache zu haben, und begleitete den Mann bis zur Reiterkaserne. Von Anfang an lenkte der Rittmeister die Unterhaltung auf Kaspar. Und Daumer bemerkte nicht, oder wollte es nicht bemerken, dass die Gesprächigkeit des Rittmeisters einen hohnvollen Beigeschmack hatte. »Eine geheimnisvolle Sache, das mit dem Vermummten«, meinte Herr von Wessenich plötzlich deutlicher werdend. »Sollte es Leute geben, die daran ernstlich glauben? Am helllichten Tag dringt ein Kerl mit Handschuhen bitte, dringt in ein bewohntes Haus, hängt sich einen Schleier übers Gesicht und zieht ein Beil aus der Tasche. Oder sollte er das Beil vorher offen über die Straße getragen haben? Mit Handschuhen, wie? Beim heiligen Thomasius, das ist eine gewaltige Räuberhistorie.« Da Daumer nicht antwortete, fuhr der Rittmeister eifrig fort. »Nehmen wir einmal an, der famose Vermummte hat die Absicht gehabt, den Burschen zu töten. Warum dann die unbedeutende Wunde? Er brauchte ja nur ein bisschen kräftiger zuzuschlagen, und alles war aus. Der Mund, der ihn verraten musste, war stumm. Man muss rein glauben, der behandschuhte Mörder hat sein Opfer einstweilen nur ein bisschen kitzeln wollen. Wahrhaftig, eine kitzlige Geschichte. Alle meine Bekannten, Parole d'honneur, lieber Professor, sind empört über die Leichtgläubigkeit, die sich von so albernem Spuk zum Besten halten lässt.« Daumer hielt es für unter seiner Würde, Zorn oder Entrüstung zu zeigen. Er stellte sich, als hätte er nicht übel Lust, dem Rittmeister beizustimmen, und fragte gelehrig, wie man sich aber den ganzen Vorgang zu denken habe. Herr von Wessenich zuckte vielsagend die Achseln. Er mochte heftiges Aufbrausen und scharfe Zurechtweisung erwartet haben, und weil dies nicht eintraf, legte er sein verhalten feindseliges Wesen ab, war jedoch vorsichtig genug, sich nur in allgemeinen Vermutungen zu äußern. »Vielleicht ist der gute Hauser betrunken gewesen und auf der Treppe gefallen und hat dann die Mordsgeschichte ausgeheckt, um sich interessant zu machen. Das wäre ja noch harmlos. Andere sehen bei weitem schwärzer. Man traut dem Halunken schon zu, dass er seine Wohltäter durch einen fein gefädelten Streich hinters Licht geführt hat.« Jetzt vermochte Daumer nicht mehr an sich zu halten. Er blieb stehen, wehrte mit beiden Händen ab, als drängen die Reden seines Begleiters wie giftige Fliegen auf ihn ein, und stürzte ohne Gruß und Wort davon. »Das ist also die Welt. Das sind ihre Stimmen«, dachte er bestürzt. »Das zu denken ist möglich. Es auszusprechen steht jedem Mund frei. Und dieser Abgrund von Unsinn und Bosheit soll dich verschlingen, armer Kaspar.« »Wenn du auch nicht der Himmelszeuge bist, den ich wähnte, über ihn schwebst du doch wie der Adler über Koboldsgezücht. Freilich, sie werden dir die Flügel brechen. Vergebens wird die Schuldlosigkeit aus deinem Innern strahlen. Sie werden es nicht sehen. Vergebens wirst du vor ihnen weinen und vergebens lächeln. Du wirst ihre Hand fassen und vor Kälte schaudern. Du wirst sie anblicken und sie werden stumm sein. Angstvoll sucht dein Geist die Wege zu ihnen, und Verrat führt dich auf den verderblichsten von allen. Man ist Prophet und hat ein mitleidiges Gemüt. Man kennt die Menschen, man weiß, dass das Feuer brennt, dass die Nadel sticht und dass der Hase, wenn er angeschossen wird, ins Gras fällt und stirbt. Man kennt die Folgen dessen, was man tut, nicht wahr, Herr Daumer? Aber ist dies etwa ein Grund, den Geschehnissen wie einem Feind, den das Schwert erhoben hat, in die Arme zu fallen und den Schlag abzuwenden? Nein, es ist kein Grund. Oder ist es nur Grund, ein kleines Entschlüsschen rückgängig zu machen? Nein, es ist kein Grund. Darin haben die Idealisten und Seelenforscher nichts voraus vor Dieben und Wucherern. Man geht nach Hause, philosophierend geht man nach Hause, legt sich schlafen, und am nächsten Morgen sieht die Welt weit annehmbarer aus als am gestrigen, reichlich verstimmten Abend. Kaspar Hauser. Oder? Die Trägheit des Herzens. Kostenlos downloaden und als Podcast abonnieren unter wolframhuke.de.